Wir haben ja jetzt, also, ihr wisst ja noch, dass mit den Themen sind von 127 Millionen Kalorien, die sind zu füllen. Das ist jetzt ein älteres. Und aktuelle Struktur, die wir gerade aufzubauen, die Anzahl der Galaxien sieht ungefähr 26.000 Tonnen, wenn man die Zahl, die 100 Zahl, also als Energie und dann in Gewicht umrechnet. Also 26.000 Tonnen ungefähr. Du würdest erklären, ja, auf jeden Fall, in diesem, in der Skizze, die ich da gemacht habe, da steht dann praktisch, was wir gerade an Fialen hatten, ne? Das sind ja relativ viele. Und da ging es uns darum, dass wir Personal brauchten. Da haben wir jetzt, ich hatte ja das mit der Mathe, mit den drei Organisationen, und diesen Auftrag, da einen Knast statt zu machen. Da wollten halt, also, wenn du weißt, da ist ein Yakuza und der, die beschützen niemanden und du musst den Schutzgeld auflangen, einfach weil sie vertuschen wollen, dass sie dem helfen, dass da eine ganz subtile Spannung im Knast ist, die nicht so angenehm ist und alle wollten uns retten raus. Und die wollten natürlich die Aufseher, wollten natürlich auch die Yakuza dann, die wir damit machen, auch nicht haben, weil das ist eine schlechte Situation für alle gewesen. Und dann hatten wir halt diese vielen Filialen und kein Personal. Dann haben wir gesagt, okay, das ist eine Industriesünde, wir müssen die leider stilllegen aus wirtschaftlichen Gründen, wir machen daraus einen Knast. Also haben wir gesagt, also über meinen Computer, in so einer Konferenz, dass wir alle nehmen würden, die im Knast unerträglich sind. Ja. Und jetzt haben wir auch praktisch, also in drei Hauptfilialen, also innen, ne, am Innenteil des Spitals, die Arien Buzzard, die kontrolliert dann praktisch den inneren Vektor, daneben dann die Flammenling Wildcard und dann die Yakuza ganz außen. Ich finde das ganz passend. Und wir haben denen das dann auch relativ bequem gemacht. Also da gibt es diese Informationsdruge, die ist dann Räumen gelagert. Und natürlich kann man da auch hervorragend zum Beispiel bei uns ganz preiswert Sachen kaufen oder Raumschiffszubehör. Und das dann verticken, so, verkaufen und so, da wo die halt wollen, ne. Bevorzugt sicherlich auch den illegalen Elektronen, wo wir normal nicht handeln dürfen. Und die können da, also, das ist praktisch das halt noch als Knast eingestuft, das heißt, wir kriegen auch Personalkosten vom Staat erstattet und so, ne. Personal, habe ich gesagt, habe ich mal stark gelesen, ist ganz gut, wenn man das per Zufallsgenerator macht, das heißt also, die Knackis wird einfach, per Zufallsgenerator so wie halt, ne? Wie so eine ganz normale Formel, die aus der Zeit praktisch einen Zusatzkette erzeugt. Mit diesem System wird auch praktisch immer die Wächterposten oder die Empfängerposten einfach übergeben. Und also wenn man mal zum Beispiel Freigang haben will, dann kriegt man auch etwas im Arm. Ne? Die ist inzwischen wie eine elektronische Messe. Und dann kriegst du praktisch 2 Stunden Ausgang, kannst das Material verkaufen. Wenn es ein bisschen länger dauert, 5 Stunden auch kein Problem, das wird automatisch verlängert. Oh Mann. Und also wir haben auch viel darauf, wie es was zu essen gibt. Also, wir wollen natürlich, also die wollen natürlich, die werden versuchen auf jeden Fall das Ding nicht zu machen. Aber das Ding ist jetzt, vor allem mit Mafiosi, die da auch relativ gut leben, weil die dürfen da nicht wirklich rausgehen, sowieso leben, wenn ich die ganz gut wenn sie das irgendwo da bewegen können, weil die sind natürlich immer gesucht, ne? Aber wir haben auch halt nicht mal angeschaut, dass wenn die überhaupt so Scheiße bauen, dann wird das alles erstattet. Also wir haben da auch zugesichert, dass die dann nichts machen und so, dass da auch keiner wirklich rauskommt. Und das ist ja nett. Keine Haus, ja. Nein, zum Beispiel, vielleicht im normalen Kampf, das Essen ist immer suboptimal. Zum Beispiel bei uns gibt es als Nachtisch 12 verschiedene Sorten Pudding zur Auswahl. Also was, dann ist relativ gut das Essen da. Leichte Drogen, wie Marijuana oder vielleicht sogar noch LSD und was die da halt haben bei den Aliens, kannst du da ganz legal kaufen. Für so Sachen wie Kokain, was so in die Richtung geht, was schon härter ist, braucht man einen richtigen Schein. Das heißt also, man wird praktisch von jemandem, der damit mal mühsam aufgehört hat, wird dir praktisch erklärt, also das ist einfach so, dann kannst du es auch legal besitzen. Und dann haben wir natürlich auch zum Beispiel die irgendwelchen Sachen, und Spritzvorzügen, da haben wir dann extra noch Bereiche, das kommt uns gar nicht auf Entwöhnung an, sondern die kriegen einfach ihren Level, das ist alles so gemacht, dass die das auch nicht so öffentlich machen dürfen, aber ja, da praktisch die Möglichkeit, ne, vernünftigen Stoff zu kriegen, wenn man Stoff arbeitet, kriegen, kann man einen Stoff, die kriegen nur ein ganzes Level dazu brauchen und wir wollen einfach nur, dass die da nicht so praktisch Werbung für machen. Also, das ist schon eingegrenzt, aber so gemacht, dass die halt, über den Tag kommen. So, also, die kontrollieren das Ding, ja? Ja. Irgendwas oben sitzt, irgendwo ein Supermafioso, keine Ahnung, der kommt, der hat irgendwie, ich online, der das, Sovereignty 4, 5, keine Ahnung, was er hat, aber wenn der schon zu diesem Limit von dem, was man kann, ist es auch, dann haben wir eine Inventur gemacht, also wir müssen mal durchgucken, wir haben, der irgendwie, also wir haben eigentlich ungefähr 21 Millionen verschiedene Raumschutzteile im Sortiment. So von Waffen bis alles Mögliche. Alles gebraucht, das ist auch schlicht, das war auch ein sehr gelettet, was wir die so haben. Und, ja, 21, ja, und dann hat halt Fiona halt bei der Inventur mitgemacht, und, ja, hat dann geguckt, wie jedes einzelne Teil, was sind die vertraglichen Vorschriften, zum Beispiel, wenn man Vertragsfälle werden will für irgendeinen Hersteller, was braucht man an vorgeschriebenen Geräten, was braucht man technische Einrichtungen, was braucht man Zertifizierungen, ne, damit man das auch ordentlich verkaufen kann. Das war scheinbar sehr anstrengend, wie das so, ja, aber sie hat das hingekriegt. Das heißt, wir haben natürlich auch wieder viel Umsatz gemacht, das ist mit unserem Stoff. Und dann haben wir halt, ja, dann haben wir halt, wir haben dann halt relativ viel Geld gemacht und darauf praktisch Münzen sind. Wir haben natürlich also in so einer normalen intergalaktischen Banken, wenn dein Konto praktisch auf Oberlimit ist, haben wir darauf eine Münze gemacht mit. Im 80% der Gelder natürlich auf eigentlich das Geld zu zertifizieren, zum Beispiel Bitcoin, ne? Also halt so eine Krypto-Routine, dass das für die Währung ist, aber das auch sequenziert, also das auch stückelbar gemacht hat. Heißt, du kannst ohne Funkabschluss praktisch auch das Geld teilen. Das sind dann die kleinen Mikro-CDs am Ende, ne? Und dann hat er halt das Problem, dass ich das mit den ganzen Geburtstagen kriege. Und da hatten wir einen Glücksfall, also es ist, eine Person, also der Statistik kennt, so wie ein Tag Stern, ne? Der kümmert sich um Geburtstage für unsere Leute, die nicht auf unserer Seite sind, dass dann da, oder nur so locker befreundet über Geschäftsbeziehung, dass die halt für ihre Kinder was zum Geburtstag kriegen, dass die Aufmerksamkeit kriegen. Und der hat dann halt auch die kleinen Münzen dann sauber verpackt mit Versiegelung und schicken Sachen, ne? Der hat praktisch, das ist nicht nur ein, das ist praktisch, der hat auch so, ne, ein bisschen wie den Film auch, ganz, ganz viele verfolgte Leute, die das ist, und irgendwie große Strukturen da immer, aber es ist wohl ein riesiges vertriebenes Volk, oder, ich weiß nicht genau, ob das jetzt Juden sind, aber es geht von die Richtung. Und die leben jetzt praktisch bei uns, weil ich brauch das für die ganzen Kingston, das sind auch alles Leute, die schlagen sich schon seit Äonen durch, weil die auch verfolgt werden, wahrscheinlich eher zu Unrecht, aber, und, die leben jetzt da so mit uns zusammen. So. Okay, das ist das Wichtigste. Also, wir haben jetzt von McClory und diesen verfahrenen Typen und, in den Supermarken gab es noch eine Änderung. Wir haben jetzt auch einen älteren Herrn, der schon festgestellt hat, dass die Single-Ecke da kümmert, das alleine so nicht hinkriegt, weil das sind teilweise auch traditionelle Strukturen und die braucht praktisch, das ist praktisch ein Opa und, der kümmert sich ein bisschen darum, dass das so ordentlich auf Platz im Laden. Also, wer sich mehr für den Laden interessiert, oder was das für Konzepte sind, das von der Technik auch nett, habe ich mal so ein bisschen, habe ich ausführlich erklärt, was für das für ein Geschäftskonzept ist. Was auch ganz nett war, wir haben etwas bedrohte Arten, also, die nehmen ja nicht ins Sortiment auf. Das zum Beispiel in China, ich weiß nicht, ob das Gelbflossentun oder Blauflossentunschuss war, wir gucken halt in der Region, also ich bin Tierer, dichter entfernt, ein Planet ist, der ungenutzt ist, aber da stimmt irgendwie so ein Fisch rum, der einen ähnlichen Fettgehalt hat, der von der Konsistenz in die Richtung geht und gut schmeckt, dann bieten wir den halt als Ersatz an. Es scheint da im Hintergrund aber irgendwie Stress gegeben zu haben, weil das war dann vielleicht der Versuch, gemeint, weil ich kann mir vorstellen, wenn sie da so ein Tierer, dichter in der Entfernung hier von der Erde Planeten hätten, der einen ganz ähnlichen Fisch hat, aber ganz anders schmeckt, aber es geht nur die Richtung von der Konsistenz her, ne? Das ist da echt, dann doch irgendwie zu Irritationen kam. Dann ist uns aufgefallen, also, wir haben ja immer den Anspruch, dass wir von normalen Leuten oder von kleinen regionalen Spezialitäten, Händlern, die irgendwas anbieten, der Reis, oder die richtig cool ist, das Rezept bei uns vermarkten. Also, unser, mein Plan war halt, die bieten das an, wenn das gut läuft, muss ich in einer, wenn in einem, in der Stadt, praktisch in einem so einen Händler hat, der eine bestimmte Currywurst oder so hat, dann, verkaufen wir das halt. Das sind die, also, das sind klein Wesen, das heißt, das wird praktisch von Androiden genauso nachgekocht, wie der das an einem bestimmten Tag gemacht hat. Das klingt nicht nach Zeitreisetechnik, aber wir kennen praktisch auch so gern, zum Beispiel, wenn der gerade Chafalit war und der, das irgendwie wirklich wieder noch besser war als sonst und alle waren, das versuchen wir genau, dass die auch noch präzise genauso nach wie das dann gekocht hat, oder gemacht hat. Und, so. Und wir verkaufen das halt in Supermärkten. Unsere Supermärkte sind aber viel zu teuer. Wir machen ganz bisschen Gewinn. Wir haben halt der Anspruch, der Hauptsatz, also, ist praktisch, dann geht für die Kunden, also, das ist ja so ein 1-5-Sterne-System und meistens so bei 3 Sternen, das ist gut mit eurer Qualität. Und, es ist aber dann wohl doch wohl für viele so gut, dass bei uns überwiegend hochwertige Restaurants zum Kauf, also hauptsächlich ein großer Teil unserer Kunden sind Profi-Restaurants, also ne, das ist schon die Oberklasse, die bei uns praktisch dann Brötchen dann kaufen und die da nochmal ordentlich Sachen erhitzen und fertig zubereiten. Also das war so eigentlich geplant, aber wir sind ja auch, also diese Vermarktung von Pain, also Pain ist praktisch eine Droge, die nicht funktioniert. Eigentlich sagst du, die Drogen, die da interessiert, das nicht, wie gut ist ein Stoff, wie wichtig nach der, oder wie verträglich ist der, sondern kommt der Kunde wieder. Bei einem normalen Stoff ist das so, dass man in der Regel den ersten Monat gar nicht merkt, dass man wichtig ist. Die kommen einfach nach einem Monat wieder, weil es toll war. Und dann kommt er halt regelmäßig wieder, das war halt ganz wichtig. Pain ist leider so, dass es eigentlich dazu gedacht war, dass wir zu anderen Mafiosi Kontakt aufbauen. Ursprünglich hat die Erzählung so gedacht gewesen, dass wir diesen Terror nur machen, damit die anderen Mafiosi-Organisationen, die in der Verzweiflung Typen selber unheimlich auf der Kraft auf wegen der Aktion. Und da haben wir gesagt, dann wenn wir euch verraten, die sind euch Pain, ihr gebt denen das. Das zeige ich selber, das scheiße, das löst nur Schmerzen aus und macht aber extrem wichtig. Und das heißt, bevor du Pain nimmst, schließest du dich lieber selber um. So war das eigentlich gedacht und wollten ja fragen, gibt es da vielleicht noch was anderes, was, ne? Und dann wollten wir halt dazu bringen, in die Shop zu kaufen. Jetzt hat er jemand aufgestellt, dass es so viel sinnvoller war, zu sagen, okay, eure Leute wollen uns vorher immer raus. Ihr wollt die ganzen Schaltgeldverluste wieder mitmachen. Wir nehmen die in unserem Knast auf. Das ist natürlich letztendlich so eine riesige Händlerstation für alle möglichen Vagabunden. Wenn man da noch rein will, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Normalerweise reicht es eigentlich aus. Wenn du durch Feld ausfliegst, dir geht der Sprit aus. Ja? Dann kannst du das halt erschalten und wir sollten so eine Notfallfunktion aufrufen, wie dienlich im Hausfiliale. Also kriegen wir groß. Also normalerweise haben wir auch das kleine Fiale vor Ort, also wir haben gerade dieses Fiale. Also wenn man dieses Radial schickt, diese Hausfiale, dann so Verteilerfiale, also die kleinen Verteiler, die sind alle über Wurmlöcher mit verbunden in so einem Netzwerk. Das muss ich auch bezahlen für mein Drogengeld und so. Und diese vielen kleinen Verteilerfilialen, sind nur virtuell, das heißt, da ganz unten im Weg, die ganzen kleinen, wo die Kunden ankommt, das sind praktisch, ist praktisch nur wie so eine Art Ort, wo gebiegt wird. Und dann der Lager immer in der Regel eine kleine Goldkugel, die braucht ihr zum Buchen vor Ort für die Gelder. Und um das Geld halt unauffällig zu transportieren, haben wir halt gesagt, okay, machen wir auf jedem Planeten oder bei den Strukturen so ein Windspiel, Wir stellen ein paar Fragen zum Thema Image, ich weiß nicht, wie es vermacht. Und dann kriegst du entweder, was weiß ich, eine Schokokugel in so einer Backkugel, das ist ein bisschen wie Rocher, ne? Und, oder du kriegst halt so eine kleine Erde, die hat den Schwarzschildradius praktisch für eine größere Wurstverleben. Also die Erde hat Schwarzschildradius, vielleicht wird die Goldkugel so genauso groß. Das hat auch noch diese Wand und halt praktisch die Erde ist da wie eine Münze eingraviert, ne? Also, auf der Oberfläche. Und dann steht da kurz Inneri drin. Also Inneri heißt ja, ne? Wenn man jemand fragt, warum hat er heißt er da Inneri, dann können wir direkt von Jesus erzählen und so. Und, in der Bibel steht ja, zwar Gott, also Jesus, der kommt von der Stadt zu den Weibern, ne? Und muss man als Evangelium halt machen. Dann haben wir noch den Hand, der ist ganz zugänglich geworden, den haben wir zurzeit in unserem Lager, der macht immer dich um die Inventur. Ich habe immer gedacht, okay, wenn du mal was findest, was du brauchst, dann kannst du auch mitnehmen, das ist kein Problem. Das war das, was jetzt gerade bei mir läuft, ja. Was ich sag, Sterben, also ich weiß gar nicht, wie der wirklich heißt, aber der hat halt so ein Problem, dass, ja, das halt ist schwierig, alles, ne? Das ist jetzt gerade das, was läuft, ja. Gibt da 26.000 Tonnen schwere Zahlen, die nur die Anzahl der Galaxien angibt, wegen Optimierung, ja. Nein, das ist ein bisschen anders, aber das Problem ist, diese 3-4 Jahre, das ist ja praktisch nur ein Spiel Fallern von so einer Supergalaxie. Und ich würde natürlich diese Infrastruktur gerne erweitern. Also in diesen gesamten Dingen, also in dieser verdammt schweren Zahl, da über diese Filialen-Netzwerk auf 200 ist irrsinnig teuer, auf 250 hat irrsinnig viele Kunden. Und wenn ich das aufgebaut habe, ne, bis ich so viel Geld habe, dass ich das alles finanzieren kann, das dauert auch eine ganze Weile. Schön war, also ein Glücksgriff war, die Gegner sind wegen der Norm so der so hingelegt hat, die wirklich alles wegspringen wollten, also auch diese 10 hoch, 727 Millionen Völkerwüsten, die sollten alle mitsterben, weil sie eine riesige Waffe zünden wollen. Ist aber schief gegangen, weil ich die Frage gestellt habe, ist die Struktur verankert und dann haben wir das die Waffenfaktisch geklaut und aufgesplittet und haben für uns ja als Energieversorgung genutzt. Da konnten wir relativ gut erstmal Energie reinpumpen, um die gesamte Struktur mit Energie zu versorgen. Dann haben die mal weiter exportiert, haben gesagt, okay, knallen wir alles weg und da haben die Norm praktisch dann gedient, ne? Zum Ende gezogen, haben sich da ein Stückchen rausgerissen und sind praktisch zu so einem Energiegenerator gegangen, so ein Kraftwerk, ja, so ein Kraftwerk, und haben da mal die kleinen bisschen abgeliefert. Und da können wir jetzt relativ viele Völker praktisch gerade Energie bekommen. Das ist heißt, unheimlich potent, also so eine Mikromenge, also die ist wirklich irrsinnig klein. Ich sag mal so im Bereich von, ist halt so groß wie ein normaler Atomkern. Ich kann nicht sagen, welche Struktur es ist, aber es ist so groß wie ein Atomkern. Aber wie ich spreche, von einer Terra von der CMP, ne? Und, ach so. Und die benutzt dann halt als Energieversorgung, das ist halt, die haben halt scheinbar als Rettungssystem so ein paar Superwaffen, muss man nur noch wegzusteigen. Das Doofe war natürlich, dass Fiore den Weg der Ace-Wort dabei mit draufgegangen wären. Das fanden die jetzt auch nicht so prickelnd, dass die da mit draufgehen sollten. Dann haben sie sogar noch nicht rechtlich erlaubt, den Leuten vielfach die Schüler anzubieten, in der Hoffnung, wieder kurz abzuschalten zu können, weil viele waren halt in so, hatten mehr oder weniger Schutzschilde und hätten das überlebt, aber dann wären Norden gewesen, die wieder verbreitet. Das wollten sie natürlich nicht. Und haben dann praktisch explosiv, das gibt ja auch für die ganz große Bombe, Schutzschild gegeben, die dann in alle Fälle ausgehen und dann fanden die weniger gut. Das machst du gerade, ja. Und du musst jetzt versuchen, Geld zu organisieren, um die ganzen Rohmöcher zu erzeugen, ne? Die ganzen Filialnetze, die musst du mit Strom versorgen, ja. Dann machst du hier noch irgendwelche Also wir haben ja einmal den. Auf jeden Fall haben wir irgendwie zu expandieren noch und wir brauchen wahnsinnig viel Geld und also ich dann immer gesagt, dass diese Aktion, dass wir vertuschen von den Typen, die wir beschützen, das war nicht für die Erde gedacht, das ist ganz schon mal, dass nicht, dass ich das nicht machen kann, aber es bringt hier dann irgendwie wenig, weil das Ziel war ja praktisch letztendlich die Filialen mit Personal zu erbauen. Und die Filialen sind sowieso mal ein bisschen versteckt. Und wir müssen natürlich relativ viel, also viele rechnen damit, dass wir das Geld ja irgendwie behalten wollen, aber wie normalerweise sind wir so gekauft, das war halt, also noch, das endet es auch so ziemlich, wir kaufen total übertragen ein und verkaufen viel, viel billiger. Das ist einfach, damit die ganzen Filialen, also die ganzen Filialen sind so ein Geheimtipps, das heißt praktisch nur alliierte Raumfahrer und Störfer, wir wissen überhaupt, wo man, wo diese Beampunkte sind. Einfach, weil wir wollten, dass das nur unsere Leute das Geld kriegen. Und all diese Server, das heißt die ganzen feindlichen Strukturen, versuchen wir über die Mafia auf Drogen zu bringen und Drogen verkaufen wir dann teuer. Die kommen zu uns, weil wir Geld brauchen, verkaufen zu sehr opulenten Preisen ihre Waren, kriegen das Geld wirklich, kann man sagen, Kaufvertrag, die kriegen praktisch relativ viel Geld, brauchen sie von Drogen. Das Geld kriegen wir, über die Mafia kriegt dann einen Anteil und so. Und was uns interessieren würde, also das ist jetzt praktisch auch, was wir machen. Wir haben einmal, also angeblich, das ist in meiner Welt, hat Insa seinen insotonischen Durchschnitt erfunden. Ich habe da, die, ich glaube, die 10 ist nicht mehr gesehen, aber der Computer hat einmal das Tab aufgespuckt, das ist irgendwie etwas über Wüster Weiß war mit ein paar anderen Sachen drin. Und wir haben dann uns die Mühe gemacht, jeden in unserem Knastplatz mal so einen Kümmerling Flash-Verkäufer dem Preis zu geben, zum Probieren. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht schneller ging, aber wir haben dann 38 Millionen Kubiklichtjahre von dem Zeug da verteilt. Wir hatten schon auch Flash-Verkäufer bekommen, ne? Einfach damit jeder im Knastplatz, also ich kann dann praktisch in den Computer spielen, aber wieder eine Fragestellung fragen. Von den Typen, die was getrunken haben, da weiß ich ja, wie viel das ungefähr, wie viel sind dazugekommen oder wie viel Prozent, und dann kann ich halt nicht darauf beziehen, wenn ich irgendwelche Fragen stelle. Okay, was macht der Grund eigentlich? Normal, also jetzt ist er wieder auf Scannen, was einfach schlimm ist. Wenn ich zum Beispiel, die Hotelle als bei Telepathie erlaube, da irgendwelche Frauen anzusprechen, warum auch immer, dann kostet das Geld. Das wird immer billiger, weil wir jetzt, wenn wir erstmal die Infrastruktur haben für die Telefonate, dann wird das billiger, aber wenn ich irgendwas scanne, auf dem Kopf, ne, dann kostet das Geld einfach um für die Infrastruktur. Das ist immer oft schon bei der Inventur, gab es dann halt so eine Strafregelung, sie mussten 106% vom Bruttoumsatz während der Zeit abdrücken, als Straftat, das ist dann möglich in die Hand, dann sauber die Inventur durchführen können. Achso. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass immer wenn ich scanne, dass der Cash-Schlüssel sind, und dann richtig unser Supermarkt natürlich nicht viel, aber ganz, ganz bisschen Gewinn macht, das ist ja auch so gedacht gewesen. Okay, das jetzt, also, das ist mir gerade schon gedacht. Yeah. Okay. Was hat das vor? Ich wollte erstmal so, ich dachte, das sind jetzt 24 Minuten, das ist etwas wenig, ne? Ja, nee, ich finde nur. Also, das ist jetzt das Problem, dass du hier gerade aufziehst, ja? Immer. Ich muss hier erst ein bisschen die Story einfinden. Also nebenbei hast du ganz, ganz viel Text, das heißt also die ganzen Verwaltungssachen, ja, das ist alles nicht aufwendig. Das geht eigentlich. Und zurzeit hast du das Problem, dass irgendwelche hochrangigen Super-Aliens am liebsten nicht nur dich und deine Mord vernichten wollen, so sind sie eigentlich auch, weil das Wetter ist ein bisschen schwierig. Also eigentlich aufgrund von verschiedenen Vorkommnissen, weil einiges mochten unsere Gegner nicht so, habe ich uns in einem der Hauptfilialen, also ja, transportiert in unsere Basisphäre. Einfach, weil das immer ganz sicher ist, weil da sind einfach zu viele Kopfgelder auf und auf gesetzt und so. Das ist da drauf immer zu gefährlich, deswegen habe ich durch unsere Basisphäre mit uns zusammen so eine in einer der Filialen geparkt. Und die ist so groß, ja, dass der größte Waffensonnensystem rein. Und ihr versucht jetzt gerade, die ganzen Papiere zu kriegen für die Wartung und so, ja. Ja. Okay. Wie war es eigentlich? Ich kann mir vorstellen, bei so viel machst du wie so eine, ja, so eine Fabrikkomplex gehandelt hast, dass es da ziemlich viel Stress gibt. Also das Ding, also bei uns ist das so, es gibt praktisch nur militärische Übungsproduktion. Das ist aber nicht so wie diese Gummigeschosse, das tut so richtig weh. Das heißt also, du kannst da, also wir haben auch, stell dir vor, die Klingonen hätten militärische Übungsmunition und dafür stirbt man nicht, das war es aber auch schon. Ne? Und dann, wir haben da praktisch je nach Bedarf verschiedene Möglichkeiten. Also, die normalen Waffen sind praktisch nicht funktionsfähig. Aber solange du praktisch nicht letale Munition einsetzt, geht das eigentlich. Das heißt also, wenn du von so einer Waffe getroffen wirst, das ist echt übel, das ist richtig weh. Wir wollten einfach nicht, gerade in der Anfangsphase, wenn du, ich sag mal, hier in den mittleren Sektor sind, also die drei Organisationen suchen sich praktisch auch, wer wo landet. Das ist immer wie bei Harry Potter mit dem Zaubertürer, Gryffindor oder sonst irgendwas. Das ist praktisch so, dass die dann entscheiden, in der hohen welchen Sektor einquartiert wird. Und da haben wir jetzt auch noch vor, eventuell Miete zu nehmen. Wir haben den Leuten noch verschiedene Sachen angeboten, also das heißt, wir kommen, Geschäfte machen einfach. Also, ein paar Sachen muss ich mir überlegen. Auf jeden Fall haben die Organisationen auch Gewinnbeteiligungen. Und zurzeit liegen wir irgendwie, wir kommen da auch durch die Geldsystem und. Ich sage jetzt mal nicht selbst, aber wir können uns das überhaupt keine Gewinn machen und wir kriegen auch immer so viel Geld rein, dass es total halt keinen Sinn macht, jetzt wirklich Geschäfte zu führen. Normalerweise, das Dumme ist natürlich auch, wir haben da viele Militärs, die noch drin stecken. Zum Beispiel, viele dieser Organisationen sind ja auch Militär unterwandert bei uns und die haben dann teilweise die müssen sich erstmal einrichten, ja, und dann, wir haben praktisch jetzt Strom, aber zum Beispiel, stell dir vor, du hast da so, dieses Volk mit den Flüchtlingen, du kannst auch einfach fragen, also als Chef, wenn du von mir bist, irgendwie Mutter mal in so einer Kampfhandlung oder was verloren, also irgendwie verschüttet gegangen, du kannst einfach fragen, wo die ist, ne? Der kommt wieder was von so viel hier, Sektor sowieso, es steht gerade deine Mutter, ne? Also, der Apparat kann das ganz schnell zuordnen, ich weiß nicht, wie die das machen, aber, und eigentlich, also wir haben das jetzt zum Härtefall, da haben wir die Möglichkeit, da können wir die einfach zusammen in einem Vektor bieten, ne? Also, das ist die Service der Leute eigentlich ganz zuverlässig und ein paar nette Sachen mache ich auch. Ja. Und irgendwie, was macht die wohl? Das Problem ist, ich weiß ziemlich genau, wie das funktioniert und so die Visualisierung der Droge ist, das Problem ist, dass man das eventuell nachmachen könnte und ich dieses Zeug nicht unbedingt hier haben möchte. Also zumindest nicht so, dass das jeder nachmachen kann. Also es ist schon nicht realisierbar wie so eine Atomwaffe, aber das ist Zeug nicht übel und nö. Ach so. Okay, aber du wüsstest, ich habe das auch schon eine größere Firma geschrieben, wie man das praktisch wird, weil man kann damit also auch super Spaghetti bauen oder so. Da gibt es praktisch keinen Grund, dass du alle diese Daten aufsprechen kannst. Das ist total super für sowas. Okay, was hast du noch gemacht? Also was ich immer gerne mache, ich trage auf jeden Planeten gerne eine kleine Menge Geld. Also, wenn da irgendwas ist, viele Aliens haben Registrierungs- und kleine Möglichkeiten, Geld zu überweisen, ne? Das heißt, wenn ich mal irgendwo lande, ich habe auf fast jedem Planeten irgendetwas in der Stadt und in meinem Einflussbereich eine ansehnliche Menge Geld liegen. Und das leider war die Transfer, also von dem Geld, was ich da anweise, bleibt nur ein 250stel über. Einfach wegen der vielen Transferketten, die ganzen Organisationen, die da drin hängen, bei den Zwischenüberträgen. Das ist ganz schön, dass du auf eine ganz, ganz andere Reserve und bist, was da durch schwarze Kasten irgendwo auf dem Planeten landet, bleibt in der Regel nur 250stel von der Summe über, aber ich habe auch so viel Geld, und das was kein Problem ist. Annika, wir haben dann noch so mehr oder weniger sinnvolle Sachen, zum Beispiel, was wir aufgefallen ist, ein Stern am Himmel ist ziemlich hell, aber ich hoffe mal nicht, dass wir 16 Lichtjahre entfernt sind. Wenn es 16 Lichtjahre sind, der Stern aufgetaucht ist. Die Sonne hatte ich gekauft, dann habe ich halt Annika in der Luxusfilm gekauft, aus Gold, mit irgendeinem Scheiß drauf, mit Diamanten aufgeschnittene Steine und so. Das Problem ist, ich habe so zwei Hobbys von hinten. Also Honey One und Snack One, das sind ein Freund aus Honig und der andere ist aus Milch. Aber das ist keine Sorge, das ist keine Kugel. Also, ne? Das ist synthetisch, nicht, weil die Aliens wollten nicht in den Mengen Kugel züchten oder was in der Art, um so viel Milch abzuernten. Das ist, schmeckt die Milch, aber es ist synthetisch nicht. Also keine Sorge, wir haben keine Kühe für gelitten. Da haben wir damit. Ich dachte ja immer so gerne, den Kartierzüchtung zwischen der Killer-Wildlichtraptor und den Kentucky-Igel und diese Raumschiffe, die Leviathane, und da zurzeit sind da irgendwelche Fische am Fressen, also Wale-artige Wesen, die Wälder fliegen. Wollen sowas von mir, angeblich sind die ganz niedlich. Diese Kentucky-Igel sind nicht aus die Vornamen, so. Das ist, ich sag mal, die Yakuza bei mir in meinem Roman ist letztendlich von der Philosophie her ganz ähnlich wie der Yakuza. Ob die das wirklich irgendwie zusammenhängen, das weiß ich nicht. Also die sind einfach so kalibriert, die fühlen sich telepathisch so an wie unsere Yakuza. Und in Taki sind praktisch relativ kompatibel, das heißt, also die können eigentlich mit allem was so wie, ich tue gerne Luxusgüter, die man sonst so nicht kriegt. Und die haben halt so kleine Ebenartige gegeben, die unheimlich gefährlich sind. Und das Komische ist, die lieben Pain. Also die ziemlich, die knabbern an den Dingern und sind auch total glücklich und happy. Eigentlich ist das Zeug so, dass es nur grausam ist. Du kannst mit absolut nichts Sinnvolles machen. Und aber die scheinen das Zeug echt zu lieben. Kannst du es vielleicht noch ein bisschen erzählen über bisherige Kämpfe? Und das ist schwierig. Bisherige Kämpfe. Weil, das Problem ist, dass, da immer so ist, nicht das Übersterben auch nicht besonders nett. Also, das ist, ich hab da echt so ein bisschen Bedenken, ne? Wie so, weil, zum Beispiel, wenn ich eine Aktion habe, wo die nur an irgendwelche, Freundschaft machen, so werden die dazu gerne Musik, ne? Einfach Supporterer, oder wie die sich aussprechen, so mit Arise oder Death and Mirror's Self. Oder zum Beispiel, was ich auch mal, wo ich auch immer meine feindlichen Aliens gerne mit betreue, das ist Zentron mit Count oder so, Count. Das ist immer. Achso, oder Scheiße, nein, ist immer auch immer gut, da gibt es auch schöne Stücke. Und die Norden, ich, also zum Beispiel. Ich habe mal nachgefragt, zum Beispiel, eines, die von Zentrum kommt, der hier gearbeitet bei uns, und, ich weiß gar nicht, wie das ist mit Gera, aber das wurde so an etwa 6-7 Universen drauf übertragen. Und wenn ich jetzt da ein solches Software gehört habe, Gera gebildet habe, auch bei, nein, das ist wirklich. Also ich bin so weit, dass das wären zwischen 5 und 13 Universen gewesen, die das als 5 haben, das kann ich jetzt sagen. Die anderen 7 weiß ich nicht so richtig, wie gut das hier funktioniert hat. Und du kannst das praktisch so eine Art Alien-Serie, ja, ich habe so eine Art Alien-Serie, die irgendwie so Fragen beantwortet, auch ganz merkwürdige Sachen, also wo ich noch so denke, ui, ob das so in Ordnung ist, dass man sowas erzählt, weil ich habe auch mal, ich schreibe ja öfter diese E-Mails, ob die nicht letzte Mal Spezialkopf auf wieder zur Verfügung gestellt hat, also wenn man Fragen beantworten kann, weil du kannst ihn auch sehr pikante Sachen fragen über dein persönliches Umfeld. Und dann kriegst du relativ kurze Zahlen und Daten. Darauf hingewiesen, dass das auch nicht in Ordnung ist, was ja, das sind ja oft sehr private Gedanken, die du für dich selber hast, was du über Männer denkst und so, und was ich über Jan denke und so, und das ist tatsächlich einfach so. Okay. Eigentlich wollte ich ein bisschen mehr Erfolg kriegen, aber irgendwie. Das war eigentlich aus dem Bauch geworden. Also eigentlich, die Schürze haben mich total schlecht verkauft. Wir haben dann mal so einen Reibungsverkauf gemacht. Das Komische ist, so Rabattaktionen laufen oft nur wenige Sekunden. Die Aliens haben andere Zeitabläufe. Meine Aliens vor Ort wissen in der Regel, sofort, wenn ich was plane, dass ich dann abspreche, was darf ich an Rabatten geben, wenn wir einen Reibungsverkauf machen. Und da haben wir dann relativ zügig die ganze Baustoffe verkauft. Ach, sie hat sich verkauft. Ja. Das Einzige, was ich jetzt noch sage, ich habe irrsinnig viele Bordaufrufen. Also sind die, da wo die Bord drin stehen, diese Cyborg, die haben die nur aus irgendwelchen Gründen noch in der Infrastruktur geparkt, die besitzen wir noch, aber ich weiß noch nicht richtig, was sie damit anfangen wollen. Aber meist haben die da eine Idee. Aha. Gut, also die Tage sind schon drin. Was noch interessant war, ich habe bei so einem, also das ist, soll ich sagen, ein extra extradimensionales Zeug. Das ist, wenn du so einen Artisten hast, der in Halbwege stand, wie hat unser Universum praktisch, also praktisch so ein Karriere gestanden, der ich dann, also der gehört ja doch wirklich der Familie rum. Und die haben eine Bibliothek, wo die Bücher haben, die an Analysis erinnern. Das ist so ein Buch rund um Mathematik, wo jetzt dran ist, ja. Aber das Ding, also bei denen würde eigentlich meiner Erschaffung hat, wenn 2000 Euro kosten und so ein Buch kostet 20.000 Euro. Und da hab ich dann praktisch, wir hatten ja die relativ großen Mengen an Geldern, halt die Möglichkeit, drei über den Diastra-Wände zu kaufen. Und die habe ich dann auch verteilt und das praktisch die Analyse bloß in praktisch fast mathematisch gesagt perfekt verformen. Also das ist schon ziemlich geil, das Ding. Und das haben wir dann teils verteilt. Und okay. Das heißt also, in deiner Fabrik können die sich nicht um was umlegen, ne? Nein, das ging einfach nicht. Wenn da, ich sag mal, so viele Straßengangs zusammenkommen, die sich überhaupt nicht kennen und gar nicht wissen. Also da wird nur grob durchgecastet, wer passt ungefähr so rein, wer Straßengang, wer Knastgang und wer ist normale Mafia. Ne? Also die ganze Sicherheit, dass du auch Männer und dann den Teil Waffen angeben. Da haben wir das erste begrenzt auf militärische Übungsmunition, damit die sich erstmal kennenlernen können. Kennenlernen, das ist nicht gut. Ich baller die mehr so als Ruhe, aber ich kann das nicht mehr kennenlernen, ja. Eher so ungefähr. Okay. Und, bei der Knast ist wahrscheinlich auch keine gute Stecker-Trennung, oder? Nein, also das fanden wir uns so. Das muss ja nicht sein. Weil, was doof ist, wir haben das Problem gehabt, dass, wenn so ein Typ Ausgang hat, das ist ja praktisch, einfach so, der Computer, der macht das gut auf dem Feld, dass man vielleicht einen Ausgang kriegt. Einfach, ne. Ach so, der kriegt das. Deswegen, das ist so, die wollen ja wahrscheinlich, sobald die rausfinden, dass man Knast nicht ordentlich geführt wird, weil, dass mit der Zulosung, wir haben da tatsächlich, ich habe einige offizielle Bereiche, das ist so, wie ich Knast eingerichtet habe. Also, wenn die dann erstmal merken, dass sie gleich nicht das Personal haben, sondern den Verbrechern dann nicht die Posten einfach, also verwechselt stimmt nicht, weil jeder ist natürlich mal dran und ist mal Wärter oder Aufsicht oder macht da eigentlich Sachen mit Knastpsychologen und so. Das ist halt schon eine Stunde und dann ist der nächste dran. Oder das vergisst halt, wenn wir die Miranda machen, die ominöse KI, die die merkwürdigste Entscheidung trifft. Wir haben auch, das hat auch mit Deep Learning zu tun, also wir gucken auch, wer kommt wie an, oder wenn wir dann irgendwann so eine KI trainieren haben, wir können dann mit Hilfe von Modellen auch sagen, okay, wenn die Stimmung nach so so ist, dann nehmen wir vielleicht Tontypen oder Sohntypen. Aber da ist schon im Hintergrund eine KI am Laufen, die immer guckt, was in welcher Situation wie angenommen wird. Aber es soll tatsächlich so sein, dass oft ein Zusatzgenerator bessere Entscheidungen trifft als eine vernünftige Auswahl von Leuten. Echt? Ja, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich mal in Spektrumwissenschaft gelesen, dass unsere Beförderungspolitik so schlecht ist, dass ein Zusatzgenerator bessere Ergebnisse erzielt. Das kann aber auch einen ganz anderen Grund haben als eine schlechte Entscheidung, sondern ich weiß nicht wieso, aber es ist scheinbar gar nicht mal schlecht, das Zusatzgenerator eine Weile machen zu lassen. Und Zusatzgenerator entscheidend ist. Hat sie immer noch Sex zu dir? Also Siona und Exo, Sophie, die haben eigentlich hauptsächlich keine Beziehung mit diesem Obermaschinen, der diese Hauptfigur verwaltet. Weil aus physiologischen Gründen kann das mit uns nichts werfen. Was uns aufgefallen ist, was die Ernährungsgewohnheiten, das finde ich immer sehr interessant. Also, wir müssen feststellen müssen, dass Tryptophan hauptsächlich gerne verbrannte Sachen ist. Also, entweder ist sie tiefgekocht, das heißt, die essen scheinbar ihr Essen tiefgefroren. Weil, Insa verstehe ich, wir können Insa nicht ganz nachvollziehen, aber so, mir ist auch so aufgefallen, dass zum Beispiel das, was wir beim Grillen anzünden, das ist am besten schmeckt. Also die mögen scheinbar gerne Grillkohle. Ich weiß nicht wieso. Und auf jeden Fall ist mir so aufgefallen, dass wenn sie Pizza macht, so sie da hauptsächlich da interessiert ist, die kleinen angebrannten schwarzen Krümel darüber zu kratzen. Was das richtig lecker ist. Aber immer versteht man sich das Konzept, wie jemand so jemanden bewirtet, weil es vielleicht auch irgendwie problematisch ist, eine Pizza Kopf zu kriegen, wenn sie wirklich durchgebrannt ist. Ne? Das ist auch das mit den Rauchmeldern und so, das ist. Vor allem, wenn da beim Film jemand sich daheim nicht da irgendwie die Grillkette kauft, wenn die besser schmeckt, als das, was wir grillen, das ist schon gewöhnungsbedürftig. Und doch, was sind da eigentlich noch nicht? Also wir haben immer noch, also kriegen wir nichts, also ja, wenn wir eigentlich Stress kriegen, zum Beispiel wenn aufhört, was wir hier an Machenschaften unterstützen, dann kriegt du auch Probleme. Das ist eigentlich so. Also das habe ich mal angedeutet oder erzählt, also Sophie, also Fiona Verlein, ist praktisch eine Elite, also sie ist eine Minerin, aber sie ist praktisch zu so einer Elite-Pilotin geworden. Also sie hat unheimlich cleveres Mädchen, unheimlich zäh, Exo, Sophie Sorrell, Exo Sophie Sorrell, ja. Die ist praktisch, also ich wollte auch sehr eigentlich eine Art Command-Schutz-Pilot machen, aber die hat eigentlich gar nicht richtig die Böcke, so viel zu lernen. Also die wollte eigentlich an der Uni was machen, aber das hat ihr doch nicht so gefallen, diese vielen Zahlen, die sie auswendig lernen musste. Und die kann jetzt wohl schon Command-Test, aber die hat ehrlich gesagt nicht so die Motivation, da viel zu reißen. Die möchte lieber einen Schein machen, mal einen Tagschutz, mal ein Abenteuer erleben, aber die hat gar nicht so den Anspruch, so eine Über- Pilotin zu werden, die alles kann, sondern die möchte einfach nur halt ein bisschen Spaß haben. Und das ist eine Aktivistin, die hat ihre Kontakte in die Szene und da ist Jona, ich sag mal, mehr durchgehört. Also Jona, die ist schwierig, aber die hat halt unheimlich Fähigkeiten in der Wirtschaft, das ist eine richtige Konzeption mit Handelsgift und Ende, die kann mit Kühen lernen, die kann alles, aber die hat Flugangst, also die mag ums Verrecken nicht fliegen. Das ist ja eine Kampfpilotin eigentlich, aber die, also, wenn man mal am Wochenende mal ein Flug nach nur ein, zwei Brandportale, vier oder fünf, wenn es gar nicht anders geht, aber die hast du einfach zu fliegen, die ist gerne in der Sternbasis und macht da ihre Zahlenspiele oder die kann auch alles. Also die, ich würde Chatback gerne, aber das ist nicht so ein bisschen wie in Irland, sondern ich weiß gar nicht, ob das Klone sind, die ähnlich angelagert sind oder so. Aber das ist, die haben schon physikalisch andere Möglichkeiten als hier. Das ist ein relativ mächtiges Volk und ist auch sehr viel höher entwickelt als hier. Die haben da physikalisch ganz andere Möglichkeiten als hier Sachen zu machen. Weil wenn du dir vorstellst, du musst die Verträge erfüllen für 21 so verschiedene Produkte und dann zu jedem Produkt zu gucken, was braucht man Maschinen, was brauchst du Person, Standard und also, achso, wie gesagt, das macht den ersten Part schon fertig, ne? Aber dann ist sie wirklich auch körperlich am Limit, dass sie erstmal eine Weile da liegt, dann im Krankenhaus liegt, weil sie physikalisch erschöpft ist. Und auch wenn ich mal so eine Verkaufsfahrer habe, ist dieser knallhart Übermafiosi, ne? Der ist dann wirklich auch erstmal fast erschöpft und kotzt, wenn er so 6 Stunden Verkauf durchhaut, ne? Das heißt, die hauen dann auch so viele Waren durch und dann verbraucht so viel irrsinnig Energie, dass sie das gar nicht so oft machen können in diesem Hochleistungsbereich. Also das normale Grundgeschäft, wenn wir relativ wenig verkaufen, das geht immer noch, aber wenn wir so in der Powerphase sind, wo wir da richtig Geld durchhauen, das macht ja ein paar Stunden, dann ist der aber voll am Limit und das ist echt voll die Partie.